Ich versuche zu vier Themen was zu sagen. Das erste habe ich mal genannt, ja, für jeden, was im Supermarkt der höheren Mächte, so ein kleiner Streifzug. Im zweiten Teil wird es vor allem um den Kapitalismus oder genauer gesagt um die Marktwirtschaft oder die warenproduzierende Gesellschaft gehen. Habe ich mal genannt, drunter leiden und dran glauben, die höhere Macht der Marktwirtschaft. Im dritten Teil wird es dann um das barbarische Potenzial des Glaubens gehen, unter der Überschrift die guten und die bösen höheren Mächte. Und im vierten Teil ging es dann noch ein bisschen um Kritik und Emanzipation mit der gewagten Überschrift Eine Welt ohne höhere Mächte ist möglich. Zum Supermarkt. Also die Anzahl der Kirchenaustritte ist seit Jahrzehnten relativ hoch und auch konstant. Man sieht hier Anfang der 90er, das ist von 1992 bis 2011 geht das hier, waren sie besonders stark. Aber sie halten sich so bei ungefähr 200.000 Austritten pro Jahr. Es ist schon längere Zeit so, dass der Anteil der Konfessionsfreien der größte Anteil ist in der Bevölkerung, über ein Drittel mittlerweile. Es gibt also sehr viele Kirchenaustritte, nur wenn man sich mal näher anguckt, warum die Leute aus der Kirche austreten, dann kommen schon interessante Hinweise. Das ist jetzt die Anzahl der Austritte aus der katholischen Kirche von 2003 bis 2013. Und man sieht, dass bei ganz konkreten Anlässen die Austrittswelle dann groß wird. Wir hatten 2010, da gab es dieses Publikwerden dieser Missbrauchsaffäre, einen großen Anstieg. Und dann 2013 diese Affäre um Tabatz von Eltz. Das deutet schon darauf hin, dass die Kirchenaustritte bei vielen nicht etwa deswegen motiviert wären, weil man ein grundsätzliches Problem mit Religiosität und Glauben hat, sondern weil man mit der Kirche, so wie sie ist, nicht einverstanden ist. Millionen hoffen auf Franziskus zum Beispiel ganz konkret. Und worauf beruht die Hoffnung? Dieser Mann soll, so wünscht man sich, nun endlich mal ein ehrlicher Führer dieser Kirche sein, der die Kirche wieder attraktiv macht. Also man wünscht sich attraktive Kirchen und es darf dann wahlweise auch eine Frau sein, also hier für die Protestanten dann Frau Käßmann. Also der Wunsch ist ganz stark, dass die Kirchen sich doch wirklich erneuern würden und wieder etwas werden, zu dem man aufblicken kann und wo es wirklich Führerinnen und Führer gibt, an denen man sich orientieren kann. Dieser Wunsch ist ganz stark verbreitet. Also der Wunsch nach dem Hirten, das ist ja die deutsche Übersetzung des lateinischen Wortes Pastor. Ne? Pastor ist der Hirte. Der Herr ist mein Hirte, er liebt mich, er ruft mich, er holt mich heraus, er führt mich. Das ist ein ganz starkes Bedürfnis. Wenn man sich mit Religiosität befasst, sollte man sich nicht mit Kirche und Religion im engeren Sinne nur befassen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Religiosität ist vielfältig, sie ist zählebig und sie ist sehr wandlungsfähig. Religiosität kann in Form zum Beispiel des Fußballgottes auftreten. Das hat auch religiöse Züge. Also die Vorgänge in den Stadien, ja, der Vorbeter und die Gemeinde, die mitsingt und so weiter, und dann das gemeinsame Erweckungserlebnis, das hat alles sehr viel auch mit Religiosität zu tun. Die Umfrage ist ein paar Jahre alt. Unter jungen Menschen, 12- bis 25-Jährige, nur ein gutes Viertel glaubt weder an einen Gott noch an eine höhere Macht. Ein Viertel glaubt an einen persönlichen Gott, ein Viertel weiß nicht so richtig, an was sie glauben sollen und 21% glauben an eine überirdische Macht. Fragt man nach Gott, sind es relativ wenig, fragt man nach der höheren Macht, werden es schon sehr viele. Die Astrologie hat seit Jahrzehnten und nach wie vor eine unglaubliche Faszination für sehr viele Menschen. Dabei ist jeder, also nur halbwegs gebildete Mensch, der bis drei zählen kann, müsste eigentlich einsehen, dass es vollkommener Humbug ist zu glauben, dass die Konstellation irgendwelcher Planeten zum Zeitpunkt meiner Geburt einen Einfluss auf mein Leben hätte. Aber der Glaube an die Sterndeuterei hat sich heute zu einem Massenphänomen entwickelt. 97% der Deutschen kennen ihr Tierkreiszeichen. Jeder Zweite glaubt, an Astrologie sei etwas dran. Der Markt für astrologische Dienst- und Warenleistungen wuchs seit 1980 um 300%. Der Glaube an das Zutreffen astrologischer Prognosen geht quer durch alle Gesellschaftsschichten. 20% der Deutschen plädieren für die Anerkennung der Astrologie als Naturwissenschaft. Die Hälfte davon für deren Einführung als Unterrichtsfach an allen Schulen. Also viele kennen noch nicht mal den Unterschied zwischen Astrologie und Astronomie, da fängt schon an. Lediglich 16% der Deutschen halten Astrologie für Unsinn. Lediglich 16%. Das ist zitiert nach Claudia Barth über Alles in der Welt, Esoterik und Leitkultur von 2006. Ja, und so glaubt man an vielerlei Bedrohungen. Wir werden von oben, die UFOs sind ja nun ein Klassiker, die dann auch mal Flugscheiben in neuerer Zeit reißen können. Oder die Chemtrails, böse Kräfte, uns manipulieren durch Chemikalien, die sie von oben über uns versprühen und sie einfach als Kondensstreifen ausgeben. Aber wir werden nicht nur von oben bedroht, wir werden auch von unten bedroht, zum Beispiel durch sogenannte Erdstrahlen. Wobei die Erdstrahlen noch den Vorteil haben, dass man sich preisgünstig den Magnetic Field Generator kaufen kann, der die Erdstrahlen bekämpft. Man muss mal auf die Suche gehen, so im Netz, welche Verrücktheiten es gibt, um massenweise. Ich habe mal bei eBay sowas angeguckt und das ist, wer es jetzt sieht, das ist 40 Minuten noch vor Schluss. Und man weiß, dass bei eBay ja oft in den letzten Sekunden dann der Preis nochmal enorm hoch geht. Das ist nur 40 Minuten vor Schluss. Da werden schon 211 Euro geboten für den hochwertigen Biotensor Original von Dr. Oberbach. Der Biotensor ist ein polarisiertes Testgerät, das energetische Zustände von elektrischen, magnetischen und atomaren Strukturen in der Natur anzeigen kann. Nach der Bioplasma-Theorie, nicht erklärt, was das ist, kann man danach googeln, aber hört sich gut an. Nach der Bioplasma-Theorie können mittels Beziehungstests und Verträglichkeitstests Aussagen über die Verträglichkeit von Medikamenten, Nahrungsmitteln, Geräten und alles, womit der Mensch in Kontakt kommt, gemacht werden. Alles, womit der Mensch in Kontakt kommt. Der Biotensor besteht aus einem Handgriff und der Biotensor-Antenne mit vergoldeten Tensorring. Dazu kommt noch die Originalverpackungshülle. Nur echt mit dem Schriftzug Biotensor Dr. Oberbach auf dem Handgriff. Verkauf von Privat, daher weder Umtausch noch Rechnung möglich. 40 Minuten vor Auktionsschluss schon 211 Euro. Bachblüten, auch weit verbreitet schon seit Jahrzehnten, der Glaube an Bachblüten, ist interessant, da ein britischer Arzt namens Bach hat in den 30er Jahren, ist einfach mal über eine Wiese gelaufen, hat völlig intuitiv, ohne irgendein System, ein paar Blüten gesammelt und hat die nun in Wasser eingelegt, der Sonne ausgesetzt, gekocht und dann mit Alkohol aufgefüllt, 1:240 verdünnt, ja. Und das ist nun die Bachblütentherapie. Millionen glauben an Homöopathie. 1:10^24 ist die normale Verdünnung. Das heißt, auf den ganzen Atlantischen Ozean kommt ein Wassertropfen Wirkstoff. Es gibt auch noch viel größere Verdünnungen, bis zu 1:10^2000. Dann gäbe es im ganzen bekannten Universum kein einziges Atom. Aber das wirkt nach Überzeugung sehr vieler Menschen. Nach Wikipedia wurden 2011 in Deutschland Homöopathika für 389 Millionen umgesetzt, weltweit etwa 2 Milliarden, also in Deutschland so gut 15%. Der Endkundenpreis für raffinierten Zucker, der Grundsubstanz der Globuli, beträgt 2013 65 Cent pro Kilogramm. Ohne Wirkstoff sind die Globuli für 50 Euro pro Kilo erhältlich. Mit homöopathischem Wirkstoff werden sie für durchschnittlich 800 Euro pro Kilogramm verkauft. Das heißt, das sind riesige Gewinnspannen. Globuli ohne Wirkstoff sind 75 mal teurer als das Rohstoffmaterial. Das heißt, Millionen von Menschen geben das 1200-fache des Preises für Zucker aus, sind zutiefst davon überzeugt, dass sie ganz kritische Konsumenten sind und sich von der Pharmaindustrie nicht manipulieren lassen. Dabei ist die Homöopathie eine riesige Pharmaindustrie. Aber wenn es gegen Elektrosmog hilft, dann wird es gekauft. Das Problem mit der Wirksamkeit der Homöopathie wird einem klar, wenn man da mal in die Tiefe geht und eigentlich sich mit Leuten unterhält, warum geht ihr eigentlich zum Homöopathen? Warum, was bringt euch das? Ja, die nehmen sich Zeit. Ganz stark kommt immer, die nehmen sich Zeit. Der hat sich Zeit für mich genommen. Der hat sich Zeit. Der ging wirklich auf mich ein. Wenn ich in die Klinik gehe, wenn ich beim Arzt bin, so normal, beim Anführungszeichen Schulmediziner, dann geht das immer zack, zack, zack. Und der Homöopath, der nimmt sich Zeit, der hört mir zu, der geht auf mich ein. Da kommt ja was zum Ausdruck, was sich Menschen wünschen, und zwar zu Recht wünschen. Nämlich, sie wünschen sich nicht, dass sie zu Nummern in einer Apparatemedizin werden, die Personalmangel vorne, Geldmangel hinten, die Patienten durchschleust, als seien sie Werkstücke, sondern Menschen wollen halt eine menschliche Medizin haben, in der die, die sich um sie kümmern, auch wirklich Zeit für sie haben. Das bietet die Homöopathie an, aber die Heilung, die sie anbietet, beruht natürlich auf Placebo-Effekt. Also es ist nachgewiesen, dass wenn es Prozesse gibt, die da hin und wieder mal zu einer Verbesserung führen, dann ist es der Placebo-Effekt. Impfen. Es ist vollkommen unbestritten, dass Impfen seit langem schon ganz, ganz viele Menschenleben rettet und die Gesundheit verbessert. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen weltweit steigt dafür. Trotzdem gibt es eine zunehmend große Menge von Menschen, und zwar durchaus auch gebildete Menschen, die sich dem mit absurdesten Argumenten verweigern. Man muss in diese Impfgegnerforen mal gehen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel, was da geschrieben wird. Meine 5-jährige Tochter hatte heute im Kika eine Impfdiskussion. Ihre Freundin sollte heute geimpft werden. Da hat meine Tochter zu ihr gesagt, dass das giftig ist und krank macht. Ihre Freundin, schon völlig gehirngewaschen, meinte aber, dass es sie gesund macht. So zeitig geht das also schon los. Nun ja, bin gespannt, ob das Mädel dann am Morgen krank ist. Also wer vernünftig einfach sich an den nachgewiesenen Erfolgen der Medizin orientiert, der ist gehirngewaschen. Dahinter steckt ja, wie immer, die Vorstellung, es muss ganz, ganz mächtige, ganz, ganz raffinierte Kräfte geben, die uns zu dieser Impferei zwingen wollen. Man kann einfach sagen, na, das ist halt verrückt. Es ist aber nicht nur verrückt, weil es konstruiert Zustände in der Welt, dass es eine kleine, im Geheimen verborgene Schicht von Herrschenden gäbe, die uns manipulieren mit dieser Impferei. Und heraus kommt eben ein massenweise verbreitetes, wirklich verwerfliches Verhalten von Eltern, die die Gesundheit ihrer eigenen Kinder und ihrer Mitmenschen gefährden dadurch. Auch das ist bewiesen, dass in den Gebieten, in denen die Impfungen zurückgehen, sich die Krankheiten wieder häufen. Die Schamanin, schamanische Lebensberatung, herzlich willkommen, hat sie die geistige Welt auf meine Internetseite geführt? Dann bin ich vielleicht auch die passende schamanische Praktikerin für sie. Meine Krafttiere und Geistführer in der geistigen Welt helfen mir, schamanische Heilarbeit anzuwenden. Vielleicht haben Sie Seelenteile verloren oder Sie haben das Gefühl einer Fremdbesetzung. Leiden Sie an Energieverlust oder ist Ihnen der Sinn des Lebens verloren gegangen? Plagt Sie eine Depression, eine Angst oder eine chronische Krankheit? Und da merkt man wieder, es werden ja real existierende Probleme angesprochen. Da wird ja was angesprochen, was viele Menschen auch wirklich bewegt. Und Ihr Krafttier ist jetzt die Antwort. Das aktiviert Sie nun in jeder Lebenslage. Da findet Sie einen Parkplatz. Ja, da kann Sie in aller Eile ein Mittagessen kochen, ein schwieriges Gespräch führen. Sie ist einfach gestärkt und getragen. Das ist praktische Lebenshilfe. Bruno Göring Freundeskreis, da muss man dann reihum sitzen und aufrecht sitzen, die Beine und Arme aber nicht überkreuzen, die Hände nach oben öffnen. Und wenn man das macht, dann kann in Deutschland entweder um 9 Uhr oder um 21 Uhr der göttliche Heilstrom empfangen werden. Wichtig ist allerdings, dass er durch negative Gedanken und Zweifel beeinträchtigt werden kann. Also ja, nicht zweifeln, dann funktioniert es nicht. Und insbesondere Kritiker des Freundeskreises muss man meiden, sonst funktioniert es nicht. Chihai, die höchste Meisterin, bei der Initiation wird durch die geistige Übertragung der Meisterin das Tor zur sofortigen Erleuchtung geöffnet. Tägliches Meditieren vor dem Bild der Meisterin und Rezitieren des Mantras "Ich verehre die allerhöchste Meisterin Chihai" hat eine erlösende und befreiende Wirkung. Ja, die Bhagwan-Bewegung, die ist auf ihre Art dann schon richtig sympathisch ehrlich. Der Erleuchtete spricht, ich will euch Lehre mit 2 E, nicht Lehre mit H, geben. Sahaya-Yoga, das Ego der Schüler soll vernichtet werden. Ganz wichtig, das Ego, die Individualität soll vernichtet werden und sie so zur Hingabe gebracht werden. Die Mutter fordert, gebt euer Denken auf. Gebt euer Denken auf, und das ist in gewisser Weise der Leitsatz über dem allen. Und das, man könnte es ja einfach sagen, es ist zum Lachen, aber es ist nicht zum Lachen, weil es massenwirksam ist. Und dass es massenwirksam ist, das deutet auf irgendwie weit verbreitete, tiefe Bedürfnisstrukturen hin, in den Subjekten. Ich kann nur empfehlen, wer es nicht kennt, die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e.V. GWUP.org, die machen da sehr vernünftige Dinge, wirklich sehr vernünftige Dinge. Die lassen dann zum Beispiel, laden auch Wünschelroutengänger ein und lassen die dann machen und dokumentieren das dann auch im Film. Und die gehen also überhaupt nicht überheblich mit denen um, sondern sagen, es ist interessant, was sie machen, wollen sie uns das mal zeigen mit der Wünschelroute? Und dann kommt eben am Schluss natürlich raus, was soll anders rauskommen, dass es Unfug ist. Aber die machen ganz vernünftige Sachen. Was bei denen fehlt, jetzt aus meiner Sicht, ist ein bisschen Ideologiekritik und Theorie. Das wäre dann die andere Seite, die noch dazukommen muss. Aber die GWUP ist sehr empfehlen, geben auch eine Zeitschrift raus, der Skeptiker. Diese esoterischen Spinnereien, die schaffen es zunehmend auch in die Politik rein. Ja, es gibt zunehmend auch Vertreterinnen und Vertreter dieser Denkweise, die in der Politik eine wichtige Rolle spielen. Violetta Bulk ist seit 2014 EU-Kommissarin für Verkehr. Die erläutert also auf ihrer Seite, dass Strukturen ihre eigenen Leidenschaften haben. Sie schwärmt von ihrer kosmischen Erfahrung, die sie tief innen verspürt, wenn sie über glühende Kohlen geht, weil das ihre positive Energie fördert und so weiter. Die Frau Barbara Steffens ist seit Jahren Gesundheitsministerin in Nordrhein-Westfalen. Sie ist eine deklarierte Anhängerin der Alternativmedizin und sie will diese sogenannte Alternativmedizin an den Universitäten verankern. Dazu sagt sie, als zuständige Ministerin, Alternativmedizin könne nicht mit den üblichen wissenschaftlichen Wirksamkeitskriterien beurteilt werden. Also jeder rationale Diskurs ist da vollkommen passé, aber sie ist im größten Bundesland seit Jahren die zuständige Ministerin, die also der Nichtwissenschaftlichkeit das Wort redet. Die Frau war schon mal Kandidatin für das goldene Brett vor dem Kopf, das übrigens auch jährlich diese GWUP vergibt. Sie ist dann knapp gescheitert, weil Xavier Naidu hat sie noch geschlagen. Aber sie hätte im Grunde genommen durchaus auch Chancen gehabt. Da sind, man könnte noch mehr Beispiele bringen, wie diese Verrücktheiten auch in der Politik zunehmend um sich greifen. Es gibt einen wachsenden Einfluss von Religion und Religiosität in der Politik. Das hier ist kein Witz, das ist tatsächlich ein Plakat der Linkspartei, die im Moment in Rheinland-Pfalz Wahlkampf macht, also mit diesem Papst. Und dann ist ein Zitat, das ja erstmal nicht unsympathisch klingt: Wenn die Politik wirklich den Menschen dienen soll, darf sie nicht Sklave der Wirtschaft und Finanzwelt sein. Es gibt zum Teil auch unter Linken die Vorstellung, dieser Papst sei nun ein ganz besonders progressiver, mit dem man sich verbünden könne. Ich habe da meine Zweifel. Durchaus, es ist einiges von ihm zu hören in Richtung Kapitalismuskritik, dass man so interpretieren könnte. Zum Beispiel, das Wirtschaftssystem dieser Welt ist nicht gut. Der Mensch muss im Zentrum des wirtschaftlichen Systems stehen. Wir haben aber das Geld, und jetzt fängt es schon an, den Gott Geld ins Zentrum gerückt. Wir sind der Sünde der Abgötterei verfallen. Und jetzt wird schon klar, was die Intention dieser Kapitalismuskritik ist. Gott ist die Antwort, sagt er, Leute. Gott ist die Antwort. Seine Enzyklika Laudato Si zur Umwelt, die jetzt auch sehr gelobt wurde, zum Teil auch von links, wenn man sich die mal anguckt, seine zentrale Botschaft ist: Wir sind nicht Gott. Die Erde war schon vor uns da und ist uns gegeben worden. Die Harmonie zwischen dem Schöpfer, der Menschheit und der Schöpfung wurde zerstört durch unsere Anmaßung, den Platz Gottes einzunehmen. Denn wir weigern uns anzuerkennen, dass wir begrenzte Geschöpfe sind. Wenn Menschen zu der Auffassung gelangen, dass sie ihr Schicksal in die eigene Hände nehmen können, dass sie die Herren ihres eigenen Schicksals sind, dann ist das Sünde. Das ist die Botschaft. Wir sind beschränkte Geschöpfe und über uns steht die höhere Macht. Also, es ist im Grunde eine reaktionäre Kapitalismuskritik. Das hier ist der Chef der orthodoxen Kirche in Russland, Kirill, zusammen mit Putin. Der Putinismus, die Herrschaft des putinischen Systems in Russland ist ganz stark legitimiert durch ein Bündnis mit der Kirche. Die Kirche spielt eine Rolle, wie sie eigentlich noch nie, selbst zu Zarenzeiten, noch nie in der russischen Gesellschaft gespielt hat. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, so ist die weit verbreitete Meinung in der Kirche wie auch in der Politik in Russland, versuche Russland und anderen Ländern das Prinzip der religiösen Neutralität des Staates als angebliche Rechtsnorm aufzuzwingen. Kirche und Kreml sind in diesem Kampf gegen den westlichen Werterelativismus enge Verbündete, gegen die Gleichstellung von Homosexuellen, gegen die Trennung von Kirche und Staat, gegen den Individualismus der westlichen Kultur. Es ist kein Wunder, dass dieser Kirill Putins Regentschaft für ein Wunder Gottes hält. Das passt zusammen. Und hier sieht man nun eben jenen Franziskus in inniger Umarmung mit diesem Kirill, jetzt kürzlich in Kuba. Man versteht sich. In Großbritannien, auch in Kanada übrigens, aber jetzt Beispiel Großbritannien, verbreitet sich die Scharia-Justiz zunehmend, und zwar mit staatlicher Duldung. Hunderte von Schiedsgerichten, die in Großbritannien auf der Basis des Koran Streitsachen schlichten und Rechtsauskünfte geben, ist legal, breitet sich immer mehr aus. Jetzt gibt es dazu eine Diskussion, auch im deutschen Feuilleton. Und da hat sich nun einer geäußert, der lange der Feuilleton-Chef der Frankfurter Allgemeinen war, Patrick Barners. Er ist bekannt als einer, der immer warnt vor einer sogenannten Islamophobie. Bekannt geworden durch das Buch Die Panikmacher, die deutsche Angst vor dem Islam, eine Streitschrift. Der nimmt nun Bezug auf diese sich verbreitende Scharia-Justiz auch im Westen und sagt, wenn der Rechtsstaat die Scharia als Prinzip religiöser Legitimierung von Rechtsnormen nicht wohlwollend betrachten oder auch nur neutral beobachten kann, dann darf dieser Staat auch kein Kirchenrecht gelten lassen. Ein absolut logischer, korrekter Satz. Weil man kann nicht die christlichen Religionsgemeinschaften bevorzugen und gleichzeitig die islamische Religionsgemeinschaft nicht. Aber welche Schlussfolgerung zieht Patrick Barners daraus? Die vernünftige Schlussfolgerung wäre, dass in Deutschland endlich ein Grundprinzip der bürgerlich-demokratischen Revolution, nämlich die Trennung von Kirche und Staat, durchgesetzt wird. Aber er zieht natürlich genau die entgegengesetzte Schlussfolgerung, sondern sagt, eben weil das Kirchenrecht in Deutschland, deswegen auch Scharia. Verletzung religiöser Gefühle, ein riesiges Thema. Vielleicht erinnert sich wer an ein Interview mit Franziskus kurz nach Charlie Hebdo, ich werde dazu gleich noch mehr sagen. Wer meine Mutter beleidigt, kriegt eins mit der Faust, ne, sagt der Heilige Vater. Es läuft ab wie immer. Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein ganz hohes Gut, ein ganz hohes Gut. Und dann kommt das Aber. Und dann wird es halt angefangen einzuschränken. Ja? Und dann sagt er, und grinst so dabei, Franziskus, eben, wer meine Mutter beleidigt, der kriegt eins mit der Faust. Der Vatikan schiebt hinterher eine Pressemitteilung. Ja, wir sind natürlich für Gewaltfreiheit. Und, so. Und natürlich wäre es jetzt auch wirklich daneben, jetzt dem Franziskus etwa zu unterstellen, er sei so eine Art verkappter Dschihadist. Nein, das wäre natürlich wirklich daneben. Aber interessant ist, was einem hohen Vertreter der christlichen Religion einfällt oder einfach auch so über die Lippen geht, wenn er auf das Thema Verletzung religiöser Gefühle angesprochen wird. Er wird auf die Verletzung religiöser Gefühle angesprochen und redet von seiner Mutter. Also muss es ganz stark um innere Befindlichkeiten gehen. Ich komme ja aus Stuttgart, wir sind ja geplagt mit diesen besorgten Bürgern, die jetzt am letzten Samstag wieder eine Demonstration gemacht haben mit 4.500 Leuten, die nun tatsächlich der Auffassung sind, dass die grün-rote Landesregierung ihren Kindern Pornofilme im Unterricht zeigt und die natürlich extrem homophob sind. Das ist in Frankreich und in Italien eine Massenbewegung mit Hunderttausenden von Teilnehmern, mit ganz starker logistischer und ideologischer Unterstützung der katholischen Kirche. Maßgebende Kräfte fordern höhere Strafen für Blasphemie. Es gibt diesen Blasphemie, also die sogenannte Gotteslästerungsparagrafen, immer noch. Erst kürzlich wurde jemand danach verurteilt. Matusek hier in der Welt regt sich darüber auf, dass welche nun das Karfreitagstanzverbot brechen. Und gut, darüber kann man sich ja aufregen, das ist nicht das Problem. Natürlich, man muss nicht alles gut finden, was andere machen. Aber wie er es begründet, eine Gesellschaft, die Trauer nicht erträgt und Religion nicht ernst nehmen kann, ist krank. Also wer am Karfreitag tanzt, ist krank. Da zeigt sich ein aggressives Potenzial. Was ist das Problem an diesem Transparent? Beleidigt man Schwarze, dann ist es Rassismus. Beleidigt man Juden, dann ist es Antisemitismus. Beleidigt man Frauen, dann ist es Sexismus. Beleidigt man unseren Propheten und den Islam, dann soll das wohl Meinungsfreiheit sein. Was ist das Problem? Naja, Schwarze, Juden, Frauen sind Menschen. Sind Menschen. Aber der Prophet und der Islam, das ist eine Religion. Ja? Das ist was vollkommen Unterschiedliches, was hier versucht wird gleichzumachen. Was auch in der Denke der Leute, die das machen, ja subjektiv ehrlich machen, gleichgesetzt wird. Das ist aber ein ganz wesentlicher Unterschied. Und das ist, denke ich, ein Grundsatz, der in dieser ganzen Diskussion unbedingt beherzigt werden muss und der einem auch so eine Art Leitschnur, Orientierung auch geben kann. Nicht Religionen sind vor Kritik zu schützen, sondern Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Das sind zwei Paar Stiefel. Auch Menschen, die auch wegen ihres Glaubens diskriminiert werden, sind zu schützen, ist doch klar. Aber das heißt nicht, dass die Religion außerhalb der Kritik zu nehmen ist. Nicht Religionen sind vor Kritik zu schützen, sondern Menschen vor Diskriminierung. Ein Grundsatz, gegen den immer wieder verstoßen wird, der auch in guter Absicht, gerade auch von links, immer wieder über den Haufen geworfen wird. Ja, ich hatte es schon angesprochen, Charlie Hebdo, dieser dschihadistische Terror, zunehmend auch in Europa, der im Grunde immer nach dem gleichen Muster abläuft, also einmal gegen religionskritische, atheistische, die Meinungsfreiheit betonende Einrichtungen, Institutionen, Menschen und dann gegen Juden. Es ist immer das gleiche Muster. Also dieser Supermarkt, in dem dann einer dieser Dschihadisten noch kurz vor seinem Tod im Interview sagt, natürlich haben wir den ausgesucht wegen der Juden, weil die sind an allem schuld. Kurz darauf, es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, dann in Kopenhagen dasselbe Muster. Auch Terroranschlag auf eine Veranstaltung, die sich mit dem Thema Meinungsfreiheit befasst hat und auf eine jüdische Einrichtung. Und dann jetzt im November das Bataclan in Paris, wo einfach Menschen zusammenkommen, um zu feiern, um zu leben, um hier Leben zu genießen. Und auch hier ist der antisemitische Hintergrund da, denn das Bataclan hat lange jüdischen Besitzern gehört und es finden immer wieder im Bataclan israel-solidarische Veranstaltungen statt. Das Selbstmordattentat, es gibt ja zum Teil manchmal noch so eine Diskussion, naja, was sind denn die Amoktäter in den Schulen in den USA oder zum Teil ja auch nicht nur in den USA, Stichwort Winnenden und andere auch in Deutschland. Ja, die Amokläufer, das ist doch auch sowas, ja, die schießen halt wild um sich und möchten möglichst viele Menschen mit in den Tod nehmen. Ich glaube, da gibt es einen sehr wesentlichen Unterschied. Der Amokläufer, der handelt aus absoluter Verzweiflung, aus Nihilismus. Aber der Selbstmordattentäter, der handelt aus ideologischer Überzeugung. Aus der Überzeugung, dass er für die richtige Tat mit einem besseren Leben nach dem Tod belohnt wird. Das Selbstmordattentat beruht auf dem Glauben an ein Leben nach dem Tod. Anders würde es nicht funktionieren. Ja, und dieser Dschihadismus, wenn wir den mal angucken, wodurch ist dieser Dschihadismus geprägt? Oder man könnte von dschihadistischem Charakter sprechen. Was prägt ihn? Eine Geringschätzung bürgerlich-demokratischer Freiheiten, eine Verachtung des Individuums, die Aufopferung für die Gemeinschaft, ein Kult um die natürlich männlich besetzte Ehre, ausgeprägte Homophobie, Frauenfeindlichkeit, Anti-Intellektualismus, eine Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation in jeder Form, ein personalisierender, oberflächlicher Pseudo-Antikapitalismus, überhaupt ein Verschwörungsweltbild statt kritischer Analyse, ein Hass auf den Westen, die Juden und den jüdischen Staat, die Rekrutierung verrohter Gewalttäter, eine ausgeprägte Todesaffinität. Wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, dann hat es halt große Schnittmengen mit dem faschistischen und nationalsozialistischen Weltbild. Es ist nicht das Gleiche, Dschihadismus ist nicht gleich NS, aber die Schnittmengen springen ins Auge. Wobei man auch da, in dieser Diskussion, ich kann es nur andeuten, es natürlich auch in jede Richtung jede Menge Unfug gibt, zum Teil auch in der vermeintlich reflektierten linken Debatte, sehe ich zumindest Tendenzen, aber das wäre ein Thema für sich jetzt, einer Essentialisierung des Islam zu der wesenhaft, wesentlich schlechteren Religion als das Christentum. Ich kann davor nur warnen, man läuft mit so einer Essentialisierung des Islam in eine Falle. Den Islam gibt es genauso wenig wie das Christentum. Religion ist ganz stark eine Frage der subjektiven Interpretation. Und natürlich haben Islamismus und Dschihadismus mit dem Islam zu tun, ist ja klar. Der Dschihadismus entsteht halt nun mal nicht in den Elendsgebieten von Rio oder im Kongo, sondern er steht natürlich in islamisch geprägten Regionen und Communities, das ist schon klar. Aber sie haben auch mit der kapitalistischen Moderne zu tun. Dschihadismus ist ein sehr modernes Phänomen, was man schon daran sieht, dass die Nationalstaatlichkeit keine Rolle mehr spielen, sondern es ist ein globales, supranationales. Das ist ein Thema für sich, ich wollte es nur andeuten, wie kompliziert diese Debatte ist und dass man sie auch so differenziert führen muss, sonst gerät man in das Fahrwasser nach der einen Richtung, nach die anderen. Zweiter Teil, die höhere Macht der Marktwirtschaft. Der Glaube an die Alternativlosigkeit der Marktwirtschaft ist ein ganz besonderer Glaube an eine ganz besondere höhere Macht, die sich von anderen höheren Mächten, dazu werde ich im letzten Teil nochmal kommen, sehr fundamental unterscheidet. Zunächst einmal erscheint den Insassen dieser Marktwirtschaft die Marktwirtschaft als etwas vollkommen Natürliches und überhaupt nicht Hintergehbares. Das habe ich jetzt aus so einer, wie ich finde, sehr bezeichnenden und auch entlarvenden Werbung genommen. Da steht nun dieses berühmte Glas Wasser, das jeder, der mal VWL studiert hat, aus der ersten Vorlesung kennt. Erinnern Sie sich an das Glas Wasser in der Wüste? Dürstende Wanderer, die ein Vermögen nur für einen Schluck klaren, kalten Wassers zahlen würden? Was immer sie auch verkaufen, wir finden die durstigen Kunden. Das Dogma der herrschenden Volkswirtschaft ist, weil Mangel herrscht, deswegen wirtschaften wir. Also wenn es Wasser im Überfluss gibt, dann kauft keiner Wasser. Das wird als normal und natürlich vorausgesetzt. Und zwar übrigens nicht nur in der Volkswirtschaftslehre an den Universitäten, sondern auch im Alltagsbewusstsein, im herrschenden Alltagsbewusstsein. Und das ist das Problem. Die herrschende VWL ist ja nur das mit akademischen Weihen versehene Alltagsbewusstsein. Diese angebliche Natur mit dem Glas Wasser setzt schon ganz viele Dinge voraus, die erst begründet werden sollen. Sie setzt voraus, dass es ein Privateigentum gibt, des Wasserverkäufers zum Beispiel, dass es einen Markt gibt, auf dem wir miteinander in Verbindung treten, dass es so etwas wie Waren gibt. Das ist alles vorausgesetzt und genau diese Voraussetzungen sind eben zu hinterfragen. Denn das Problem mit der Marktwirtschaft, vulgo dem Kapitalismus, ist dieses Prinzip, das uns alle beherrscht, nämlich dass arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können. Ein Prinzip, das ist lange überhaupt nicht über die Menschen geherrscht hat, das erst mit dem Kapitalismus in die Welt kommt. Aber das ist doch natürlich. Wie soll es denn anders funktionieren? So kann doch nur die Gesellschaft aufgebaut sein. Ja, das ist weit verbreitet, nur das Problem ist eben, dass es irgendwie nicht so richtig läuft mit dieser Marktwirtschaft. Und es hat sich ja nun spätestens seit der Krise, die 2008 ausgebrochen ist und irgendwo nicht mehr enden will, zunehmend auch rumgesprochen. Also man ist einerseits der Meinung, dass es natürlich nur so sein kann und andererseits kriegt man immer mehr im Alltag aber auch mit, Stichwort Krise, dass es irgendwie aber trotzdem nicht funktioniert. Ja, und so schütten wir die Welt zu mit immer mehr Müll und Umweltzerstörung und immer größeren Autobahnen. Die Finanzkrise hört nicht auf. Das sind jetzt einige Schlagzeilen nur aus den letzten Jahren immer wieder. Ein internationaler Gipfel nach dem anderen befasst sich mit der Finanzkrise. Und was ist das Ergebnis? Ich zitiere immer gerne die Welt, weil die Welt außerhalb jedes Verdachts steht, ein Kampfblatt des Antikapitalismus zu sein. Also jetzt vor wenigen Tagen die Welt. Steht die Weltwirtschaft vor dem nächsten Crash? Das ist also jetzt das Ergebnis von 6 Jahren einer Gipfelkonferenz nach der anderen gegen die internationale Krise. Es gibt tatsächlich Menschen, die durch Spenden dafür sorgen, dass andere Menschen ihren Kindern was zu Weihnachten kaufen können. Die Kinder, auch die Altersarmut wächst. Der Arbeitsdruck wird immer stärker. Ältere wollen möglichst schnell raus aus der Mühle, aber auch junge Gebildete wollen früh in Rente. Altersteilzeit ist beliebt, aber nicht zukunftsgerecht. Raus aus der Mühle, ein Standardsatz gerade älterer Arbeitnehmer. Aus dem Alltag ausbrechen, weit wegreisen, was Neues ausprobieren. 40% träumen davon. Ja, das ist eine Umfrage. Wann möchten Sie gerne in Rente gehen? Es sind genau 2% aller Menschen, die länger als 65 arbeiten wollen. Großer Teil will viel früher aufhören, schon vor 59. Das ist das, was die Menschen wollen. Und das ist die Antwort. Rente mit 67, Rente mit 70, mit 75. Hier die Welt auch wieder kürzlich begründet, dass wir zur Rente mit 74 kommen müssen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass wer heute 30 ist oder jünger, der wird doch, wenn die Entwicklung so weitergeht, mit 80 noch keine Rente kriegen, von der er wird leben können. Und trotzdem sind die Grundlagen dieses Systems nicht hinterfragt. Dass es eine Wirtschaft geben muss, die darauf beruht, dass wir alle arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen, weil wir sonst nicht leben können, das ist vollkommen unhinterfragt, weil man sich nicht vorstellen kann, wie es anders sein kann. Was sind die Antworten, die herrschenden Antworten in dieser Gesellschaft auf die Frage, sind sie erfolgreich? Das heißt, wie viel Geld verdienen sie? Wie viel Karriere machen sie? Wie viele Leute stehen unter ihnen? Das sind die Kriterien für Erfolg in dieser Gesellschaft. Keine Kriterien sind sie glücklich? Haben sie Zeit? Können sie ihr Leben genießen? Lieben sie? Werden sie geliebt? Das sind keine Kriterien für für Erfolg in dieser Gesellschaft. Und das spüren die Insassen dieses Marktwirtschaftsgefängnisses natürlich, und das führt zu ganz vielen Verwerfungen und Problemen, die die Menschen mit Recht auch mit sich rumtragen. Die Insassen dieses Marktwirtschaftsgefängnisses halten die Marktwirtschaft für völlig natürlich und unausweichlich und suchen die Ursachen ihres Leids woanders, weil an der Marktwirtschaft kann es ja nicht liegen. Wie soll denn die Wirtschaft und die Gesellschaft anders organisiert sein als marktwirtschaftlich? Wenn es also daran nicht liegen kann, muss die Krise und die ganzen Verwerfungen, das ganze Leid, andere Ursachen haben. Und da gibt es im Prinzip zwei Antworten. Die eine Antwort ist, na, es muss an mir selbst liegen, ich bin irgendwie nicht gut genug. Und die andere Antwort ist, das liegt an anderen Menschen. Das sind grundsätzlich die zwei möglichen Antworten. Und wenn wir mal bei denen anfangen, zunächst die Schuld bei sich selbst suchen. Das sind ganz viele, ganz viele. Das ist überhaupt die Grundlage dafür, dass es diese ganze Ratgeberliteratur gibt, ohne Ende. Die immer erklärt, wie man es besser macht, wie man sich anpasst, wie man es möglichst besser macht. Ja, Erfolg beginnt im Kopf, macht klar, worauf es ankommt, um zu erreichen, was einem wirklich wichtig ist. Übernehmen Sie die innere Regie. Lernen Sie, wie Sie Emotionen richtig steuern, wie Sie mit Führungsstärke Vertrauen schaffen, wie Sie Ihre Überzeugungskraft verstärken, wie Sie ziel- und zukunftssicher werden, wie Sie Ihre Wahrnehmung fürs Wesentliche schärfen, Sie an Zuversicht und Selbstvertrauen gewinnen. Im Grunde genommen heißt das, lernen Sie, wie Sie sich auf dem Markt behaupten gegen die anderen Marktkonkurrenten. Lernen Sie das. Sie machen das noch nicht gut genug. Lesen Sie dieses Buch, dann werden Sie es besser machen. Verbessern Sie sich, ist die Botschaft. Da schreibt ein Ex-Agent, ein Geheimagent, schreibt ein Buch und erklärt nun, dass man sich im Leben wie ein Geheimagent verhalten soll. Dann wird man Erfolg erreichen. Das ist ernst gemeint, ja, das ist ernst gemeint. Ein solches Buch über die Kunst, Menschen an sich zu binden, hat es noch nie gegeben. Geschrieben von einem Ex-Agenten, dessen Aufgabe es war, V-Männer aus dem Bereich der organisierten Kriminalität zu gewinnen, um an brisante Informationen zu gelangen. Wildfremde Menschen vertrauten ihm und verrieten ihm geheimes Insiderwissen und so weiter. Auch in unserem Alltag sind seine Methoden anwendbar. Denn ob es um Freundschaft, Partnerschaft oder Flirtsituationen geht. Ja, Überzeugungskraft und Vertrauen sind von entscheidender und so weiter. Das heißt, selbst in den intimsten Lebensbereichen soll man sich wie ein Geheimagent verhalten, ja, auf dem Markt der untereinander konkurrierenden Individuen. Das ist die Botschaft des Mach dich, arbeite an dir. Du hast nur deswegen keinen Erfolg, weil du nicht gut genug bist. Arbeite an dir, um auf dem Markt zu bestehen. Menschen werden regelrecht programmiert. Ein Beispiel ist also diese, ich weiß nicht, wer mal mit NLP zu tun hatte. Unglaublich, neurolinguistisches Programmieren. Ich bin heute noch stolz drauf, dass wir im Klinikum Stuttgart als Gewerkschaft diese Typen damals wirklich rausgeschmissen haben und das also verhindern konnten, dass die da reingehen. Das ist eine ganz, ganz üble Geschichte, die schon der Titel macht es eigentlich deutlich. Menschen sollen programmiert werden. Und das kommt aber mit ganz viel, ganz einfühlsamen Reden daher. Ja, also das ist so ein Beispiel. Ja. Herr Meier ist ein technikbegeisterter Verkäufer. Er denkt, seine Kunden wollten so beraten werden, wie er selbst es schätzt. Kunden, für die Emotionen eine Rolle spielen, kann er allerdings durch seine Beratung nur schwer gewinnen. Die einzig, und jetzt kommen wunderschöne Sätze. Die Einzigartigkeit des anderen zu akzeptieren, heißt, seinen Wert anzuerkennen, ihm und seiner Individualität Respekt entgegenzubringen. Es gilt, Unterschiedlichkeit zuzulassen, zu würdigen und Anderssein nicht mit besser oder schlechter zu bewerten. Zudem bedeutet es auch, dass jeder Mensch seine Umgebung anders aufnimmt und aus den vielen Reizen nach eigenen Kriterien auswählt. Das Resultat sind individuelle Bilder, Prioritäten und Schlussfolgerungen, die respektvoll nebeneinander stehen können. Wer will dagegen was sagen? Um was geht es in Wirklichkeit? Ja, der Meier, der schwätzt 30 Minuten lang mit einem Kunden über irgendein technisches Problem, das den Kunden interessiert, das ihn interessiert. Der Kunde hat vielleicht wirklich was davon, aber in den 30 Minuten könnte der 5 von den Dingern verkauft haben. Darum geht es. Deswegen neurolinguistische Programmierung in den Betrieben. Die Autorin ist Wirtschaftspädagogin und berät und unterstützt Führungskräfte seit Jahren von mittleren Unternehmen. Es geht darum, um Mitarbeiterqualifizierung, Personalführung, Kommunikation, es geht darum, dass der Meier mehr verkauft. der soll nicht 30 Minuten lang über ein interessantes Thema schwätzen. Der soll verkaufen, verkaufen, verkaufen. In 30 Minuten wissen Sie mehr, raus aus dem Jobfrust, glücklich im Job. Na klar, Freude an der Arbeit ist kein Hexenwerk, sondern ist nur eine Frage der Einstellung. Arbeit ist Stress, ist keine unumstößliche Wahrheit, sondern ein negativer Glaubenssatz, den wir uns oft selbst einreden. Misstrauen Sie solchen inneren Monologen. Lernen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse kennen und hören Sie auf sich selbst. Machen Sie sich unabhängig von äußeren Faktoren. So lernen Sie Ihren Job zu lieben. Raus aus dem Jobfrust zeigt Ihnen, wie Sie auf Ihre Bedürfnisse achten, wie Sie voll einsteigen, statt innerlich zu kündigen. Ja, und so weiter und so weiter. Das sind diese Ratgeber. Da ist natürlich der Frust vorprogrammiert. Wenn also auch nach dem fünften Ratgeber irgendwie die Büroarbeit immer noch dröge ist und der Chef immer noch ein unsympathischer Herrscher ist, dann ist doch der Frust vorprogrammiert. Und dieser Frust ist massenweise vorhanden. Und auf diesen Frust kann man verschieden reagieren. Sehr viele resignieren. Sehr viele, die gerade einige Jahre in der Arbeitsmühle sind, resignieren. So peu à peu immer mehr. Die sagen, naja, es ist halt so, ich kann eh nichts machen, gut. Muss halt sehen, wie ich irgendwie da durchkomme. Man kann sich den x-ten Ratgeber kaufen, hoffen, dass irgendwann mal einer dabei ist, der wirklich dann überzeugt. Oder man kann auf Erlösung aus diesem Elend durch höhere Mächte hoffen. Und sich auf die Suche nach Wohlfühlgemeinschaften machen. Und deswegen ein Vorschlag, wer im Esoterik- oder Glaubensgeschäft irgendwie einsteigen will, sei es mit irgendeinem Medikament oder mit einem Seminar oder mit einem Buch, der sollte bitte unbedingt folgende Begriffe möglichst oft verwenden. Heilung, ganzheitlich und Gemeinschaft. Wer diese drei Begriffe verwendet, der hat schon 50% der Miete. Zwar kann kein Mensch erklären, was das eigentlich sein soll, aber es spricht ganz viel an in ganz vielen Menschen. Schreibt auf irgendeinen Zettel Heilung, ganzheitlich und Gemeinschaft und ihr habt das Interesse von ganz vielen Leuten schon mal geweckt. Das ist der Dreiklang der Erlösung. Die große Sehnsucht heißt Heilung. Und das ist jetzt natürlich auch nicht im Sinne von sich lächerlich machen darüber zu verstehen, weil die Menschen merken natürlich auch, dass sie verletzt sind, tief im Innern verletzt sind durch diese Zustände. Und dass man sich natürlich nach einem Ausweg sehnt. Aber ein kritischer Weg ist ja verschlossen, weil die Marktwirtschaft als die Natur gesehen wird. Es kann ja gar nicht anders sein. Der gängige Weg geht immer in diese Richtung. Vernunft ausschalten, geheimes Wissen erlangen und erleuchteten Führerinnen folgen. Denn die erleuchteten Führerinnen gehören immer dazu. Das Problem ist, dass die Vernunft zunehmend als die instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft erlebt wird. Also ich muss mich ja in diesem System ellenbogenmäßig konkurrierend verhalten und den anderen aus dem Markt verdrängen, um selber mich behaupten zu können. Das ist ja vernünftig, systemimmanent. Das ist vernünftig. Oder ein unendliches Wachstum ist vernünftig, systemimmanent. Bringt aber ganz viele hochproblematische Folgen mit sich. Also die Vernunft wird als instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft erlebt, aber sie wird gleichgesetzt. Die instrumentelle Vernunft der Marktwirtschaft wird mit Vernunft selbst gleichgesetzt und das ist das Problem. Dadurch wird Vernunft zunehmend unattraktiv. Vernunft wird als solche zunehmend unattraktiv. Das ist ein Krisensymptom dieser Gesellschaft. Menschen wollen an höhere Mächte glauben. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur die in Anführungszeichen Dummen oder nur die Ungebildeten oder so, halt weil sie irgendwie zu blöd sind, an sowas glauben. Das wäre viel zu einfach. Würde den Menschen auch nicht, erstens nicht gerecht werden, persönlich nicht gerecht werden, wäre zweitens auch keine wirkliche Erklärung, ja. Sondern man muss sehen, dass Menschen an höhere Mächte glauben wollen. Also das kann mal als Jesus liebt dich dann die Antwort sein, das kann heißen, die Sterne lügen nicht. Es gibt einen sehr interessanten Text von Theodor W. Adorno, den ich sehr empfehlen möchte. Es ist ein kleiner Text, ja, knapp 30 Seiten, heißt Aberglaube aus zweiter Hand. Das ist Anfang der 60er Jahre entstanden, dieser Text, und der befasst sich mit einer Untersuchung der Horoskopspalten in Tageszeitungen in Kalifornien von Anfang der 50er Jahre. Er spricht also damals schon vom Massenphänomen Astrologie, er untersucht die Aussagen, die in den Horoskopspalten gemacht werden, die Versprechungen, die gemacht werden und es wird untersucht die Konsumenten dieser Horoskope, die Menschen, die daran glauben und was ihre Beweggründe sind. Sie halten sich an die Astrologie, weil es sie gibt, und verschwenden wenig Gedanken an ihre Legitimation vor der Vernunft, solange nur das psychologische Bedürfnis mit dem Angebot einigermaßen übereinstimmt. Heute widerspricht der Stand der Naturwissenschaften krass dem Glauben an Astrologie. Wer beides nebeneinander toleriert oder gar zu vereinen trachtet, hat bereits eine intellektuelle Regression vollzogen, die einst nicht vonnöten war. Also wenn ich vor 500 Jahren noch irgendwie geglaubt habe, dass die Sterne was mit meinem Schicksal, dann war ich nicht sehr im Widerspruch zum Stand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Aber heutzutage bin ich eben in einem solch extremen Widerspruch zum Stand der Erkenntnis, dass man wirklich fragen muss, wie kann es sein, dass nur halbwegs durchschnittlich gebildete Menschen auf sowas abfahren? Daher ist anzunehmen, dass sehr starke Triebbedürfnisse der Menschen noch immer oder wieder dazu vermögen, sich der Astrologie zu überantworten. Es muss sehr starke Triebbedürfnisse geben. Und wenn man sich mal ein Horoskop von heute anguckt, das ist willkürlich herausgeschnitten, ja, man kennt das. Der Zwilling kriegt empfohlen, sich Zeit für liegengebliebene Arbeit zu nehmen und Ordnung im Leben zu schaffen, weil es kann doch nicht weitergehen. Schütze muss jetzt zielstrebig an die Verwirklichung ihrer Vorhaben gehen, verzetteln Sie sich nicht, ja, mit Kleinigkeiten. Der Krebs soll mehr Anteil an seiner Umgebung nehmen, eigene Pläne zurückstellen, ja, und ein bisschen mehr Geduld haben. Der Steinbock soll sich einbringen in die Vorhaben anderer und sich ruhig auch mal erfahrenen Menschen unterordnen und so weiter und so weiter. So, und was sagt Adorno 1962 über das Horoskop von 2016, ja? Die Spalte scheint davon überzeugt zu sein, es müssten ihre Leser zur Vernünftigkeit gezwungen werden. Genau. Man muss den Lesern immer wieder sagen, was systemimmanent vernünftig ist. Das ist die Aufgabe des Horoskops, zu sagen, verhalte dich so, dass du in arbeite an dir und verhalte sich so, dass du in dieser Welt bestehen kannst. Denn die Welt ist nun mal so, wie sie ist. Den Menschen wird zu verstehen gegeben, dass das Übel an ihnen liege. Mit der Welt selber sei es so schlimm nicht bestellt. Wer unter der gegenwärtigen objektiven Unvernunft des Ganzen überleben will, gerät in Versuchung, es einfach hinzunehmen, ohne über Absurditäten viel zu staunen. Das ist eigentlich das Geheimnis dafür, warum Vernunft massenweise ja, an Attraktivität verliert. Ganz am Ende dieses Textes prägt Adorno dann das berühmte Diktum vom Ungeglaubten. Glauben. Also man glaubt an höhere Mächte, obwohl man es ja eigentlich besser weiß. Eigentlich weiß doch ein halbwegs gebildeter Mensch heutzutage, das ist besser. Ja? Aber der Glaube könnte ja irgendwie Trost spenden. Vielleicht könnte es ja doch helfen. Ich will einfach mal dran glauben. Vielleicht hilft mir es. Ja, ja? Ein massenhaftes Phänomen. Adorno nennt es, glaube ich, sehr treffend, ungeglaubter Glaube. Das deutet darauf hin, dass die Aufklärung die Religiosität eben auch nur scheinbar überwunden hat. Religiosität lebt weiter in einer Welt der instrumentellen Vernunft, der beschädigten Subjekte und der autoritären Charaktere. Ja, die guten und die bösen höheren Mächte, das barbarische Potenzial des Glaubens, da würden wir uns jetzt den Menschen zuwenden, die die Marktwirtschaft für vollkommen natürlich und unhintergehbar halten, also die Ursachen woanders suchen, aber jetzt die Ursachen nicht für die Misere nicht bei sich suchen, sondern bei anderen suchen. Das wäre die andere Fraktion. Und diese Suche nach den schuldigen anderen läuft, ob sie jetzt mehr alternativ oder mehr politisch hinkommt, immer auch nach dem gleichen Muster. Nämlich es gibt große Verschwörungen, die die Welt beherrschen, aber wir durchschauen sie, und zwar durch Abschied von der Vernunft. Dieses Verarbeitungsmuster begegnet einem immer wieder. Also die Mondlandung. Nun kann man darüber ja noch lachen. Also wer richtig davon überzeugt ist, der wird sich auch durch die neuesten Nachweise, sodass man jetzt sogar schon die Fußspuren von damals fotografieren kann, das ist natürlich alles auch gefaked. Das ist ja klar. Ein geschlossenes Weltsystem. Nun kann man darüber noch irgendwie lachen, aber so ganz zum Lachen ist es dann doch nicht, weil auch sowas wie diese Mondverschwörung basiert ja auf der Vorstellung, dass es irgendwelche wenigen Kräfte gibt, die im Verborgenen arbeiten und die eine unglaubliche Macht haben, nämlich die unglaubliche Macht haben, der ganzen Welt über Jahrzehnte hin irgendeine Lüge fortzusetzen. Und die Welt glaubt es. Und da werden dann irgendwelche Bilder, die dann vielleicht wo irgendwo ganz eindeutig war ein Foto manipuliert worden, als Beweis da hergestellt. Das ist eine Ebene, auf die man sich bitteschön mit Verschwörungsfantasten nie begeben sollte, über solche Details zu reden. Es reicht im Grunde bei der Mondgeschichte eine einzige Frage. 69, Kalter Krieg, der Kampf zwischen Sowjetunion und USA um die Frage, wer bringt als erster Menschen auf den Mond. Psychologisch aufgeladen wie noch was, von unglaublicher Bedeutung. Die Sowjets hätten es mitgekriegt, wenn die Amis das gefaked hätten. Man hat sich gegeneinander ausspioniert ohne Ende. Man konnte auch die Funksprüche abfangen und so weiter. Man stelle sich vor, die hätten das gefaked und die hätten das in Moskau hier nachgewiesen. Die USA hätten sich von diesem Schlag bis heute nicht erholt. Also allein so eine vernünftige, rationale, politische Überlegung muss einem dazu führen, dass die Vorstellung, es habe die Mondlandung nicht gegeben, nur Humbug ist, nur Humbug ist. 11. September, klar, ich will es gar nicht weiter ausführen, große Teile, auch in Deutschland, 23% sehen die Schuld bei der US-Regierung. Wenn man dann sieht, dass zum Beispiel in Ägypten 43% Israel für verantwortlich halten, dann wird schon klar, aus welchen Bedürfnissen solche Erklärungen gespeist sind. Diese Querfront, sogenannte Friedensbewegung, Mahnwachen und so weiter, die um sich greift, eine Friedensbewegung, die es schafft, nichts zu sagen zum größten und schlimmsten Krieg, der seit Jahren vor unserer Haustür stattfindet, nämlich zu Syrien. Wahrscheinlich, weil man da über die Falschen was sagen müsste, nämlich über Russland und über Iran und natürlich über Assad. Also diese Bewegung, und man darf sie ja nun nicht nur nach den Teilnehmerzahlen von Mahnwachen rechnen, sondern wenn man betrachtet, wie viele Menschen in diese Richtung denken, dann kriegt es schon ganz andere Dimensionen. Diese Vorstellung beruht, wie wir dann auch bei Pegida und anderen sehen oder bei der AfD-Wählerschaft im Grunde genommen, auf zwei Grundsätzen. Nämlich der erste heißt, wir werden den ganzen Tag von den Medien und den Politikern angelogen. Und der zweite Grundsatz heißt, mit einer Ausnahme, nämlich von den russischen Medien und Politikern. Das ist der ganze Inhalt dieses Weltbildes, weil da kommen ja die richtigen Informationen her. Da hat jemand so entdeckt, dass der Feminismus eine Erfindung der Rockefellers ist. Und das ist ganz einfach, aus zwei Gründen. Vorher hat ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern bezahlt und jetzt müssen sie alle Steuern bezahlen. Ist doch logisch, ja. Und außerdem wird damit die Familie zerstört. Also der Feminismus muss eine Erfindung der Rockefeller sein. Ja, oder ganz stark natürlich, wenn wir schon bei Rockefeller sind, ganz stark dann die jüdische Weltverschwörung, also die Juden als die Beherrscher des Geldes, die im Hintergrund eigentlich diejenigen sind, die die ganzen Krisen des Kapitalismus steuern. Das hier ist eine Karikatur aus dem Nazi-Hetzblatt Der Stürmer von 1938. Was sieht man da? Vor der Börse sieht man einen fetten Geldsack und der sitzt seinerseits wiederum auf einem fetten Geldsack. Und der hat nun karikaturhaft sofort sehbar diese Anführungszeichen typisch jüdischen Züge, also die Nase und die Lippen und so. Man sieht sofort, ah, das ist ein Jud. Ja, das ist ein Jud. Und da steht dann drunter, der Gott des Juden ist das Geld. Und um Geld zu verdienen, begeht er die größten Verbrechen. Er ruht nicht eher, bis er auf einem großen Geldsack sitzen kann, bis er zum König des Geldes geworden ist. In dieser modernen Karikatur eines Menschen, der sich für einen ganz besonders radikalen Kapitalismuskritiker hält, wird man nun beim besten Willen überhaupt keine jüdischen Gesichtszüge sehen. Aber der gierige Geldsack, dessen einziger Lebenszweck ist, Profit, Profit, Profit zu machen und zum König des Geldes zu werden, begegnet uns da wieder. Wer nach den Herrschern des Geldes sucht, hat die abstrakte Herrschaft der Kapitalverwertung nicht verstanden. Ich rede deswegen auch sehr gerne nicht so vom Kapitalismus, weil gegen Kapitalismus irgendwie jeder. Ich rede gern vom Kapitalismus, weil da wird deutlich, dass man, wenn man gegen diesen Ismus ist, man von dem Ding, das dem Ismus seinen Namen gibt, was verstanden haben sollte, nämlich vom Kapital. Und meine These ist, dass schon ganz viele Kapitalismuskritiker eigentlich sehr wenig vom Kapital verstanden haben. Also anstatt die systemischen Widersprüche zu analysieren, sucht man nach den schuldigen Menschen. Große Verschwörungen beherrschen die Welt, aber wir, die Gemeinschaft der Eingeweihten, durchschauen sie. Das ist eine aktuelle Umfrage. 48% der Deutschen sind der Meinung, der Kapitalismus passe nicht mehr zu der Welt. Nur 18% sehen das nicht so. Aber das auf der Grundlage der herrschenden Volkswirtschaftslehre oder des Alltagsbewusstseins, dass es keine Alternative zum Kapitalismus im Grunde geben könne. Das ist ein Antikapitalismus auf der Grundlage des Kapitals. Das ist keine wirkliche Kapitalismuskritik, sondern eine ressortimentgeladene. Es gibt eine weit verbreitete gefühlte Bedrohung durch Heuschrecken, Manager, Bankster, Spekulanten, Zocker und so weiter. Das ist eine Karikatur, die erschienen ist in einer Broschüre meiner Gewerkschaft Verdi, die vor einigen Jahren versucht hat, diesen sogenannten Finanzkapitalismus zu erklären, die extensiv mit dieser Heuschreckenmetapher arbeitet. Man kann gar nicht mehr unterscheiden, sind es Menschen, sind es Heuschrecken. Jedenfalls, sie sind gierig und saugen aus allem, sei es Wohnungen, Fabriken, ihren Profit. Und die sind dran schuld. In dieser verkümmerten Variante von Kapitalismuskritik schlummert latent ein Vernichtungswunsch, auch wenn er den meisten, die diesen Vernichtungswunsch teilen, noch nicht bewusst ist. Es ist kein Zufall, dass auf einer Occupy-Demonstration so ein Plakat erscheint. Nicht auf jeder Occupy-Demonstration trägt jeder so ein Plakat rum. Aber Occupy lebt von der Vorstellung, es gibt 99% Gute, dazu gehören wir, und es gibt 1% Gierige, die sind an allem schuld. Wenn die Welt so organisiert ist, dann muss das 1% Gierige verschwinden, dann geht es uns wieder gut. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Das ist die innere Logik dieser Denke. Das ist einige Jahre alt. Die Kollegen bei der Telekom haben gestreikt mit allem Recht dieser Welt. Und nun malen welche, nicht alle, aber welche malen dieses Transparent. Hier sieht man also die Heuschrecken, die sich von Aktien, steht da drauf, an der Börse ernähren. Und der Wunsch ist, dass die starke Hand komme und dieses Ungeziefer, das sich an der Börse herumtreibt, vernichten möge. Womit? Mit Gas. Ne? Mit Gas. Also den Kollegen, die dieses Bild gemalt haben, unterstelle ich überhaupt nichts außer einem, dass sie überhaupt nicht gecheckt haben, was aus ihrer Wut im Bauch und der konsequenten Umgehung ihres Kopfes in ihre Finger floss und zum Transparent wurde. Und dieser spontane, unreflektierte, wütende Bauchantikapitalismus, der ist das Problem. Das ist ja nicht so, dass der nicht schon mal historisch außerordentlich üble Folgen gehabt hätte. Auschwitz war in der Wahnvorstellung der Deutschen die Vernichtung der Gier, der Raffgier, die ohne ehrliche Arbeit zu einem guten Leben kommen will, im Namen der ehrlichen und betrogenen Arbeit. Das war Auschwitz. Auschwitz war der Sieg des Glaubens an die höhere Macht der Bösen, nämlich der Raffgierigen, und an die höhere Macht des Guten. Antisemitismus ist das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, nicht die Kritik an der kapitalistischen Moderne, die notwendige Kritik, sondern das Ressortiment gegen die kapitalistische Moderne, das die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Ja, und das hat tiefe Wurzeln, dieser Antisemitismus, der kam nicht einfach so über Nacht in die Welt. Vielleicht hat die eine oder andere dieses Zitat schon irgendwo mal gelesen. Jawohl, sie halten uns in unserem eigenen Land gefangen, sie lassen uns arbeiten in Nasenschweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeiteten Gut, haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, sind also unsere Herren, wir ihre Knechte. Das ist Martin Luther, 1543, von den Jüden und ihren Lügen. Und er hat auch dann am Ende der Schrift auch gleich noch Rezepte, wie man mit ihnen umgehen soll, mit diesem verdammten Volk der Juden. Man soll ihre Synagogen verbrennen und so weiter, sie aus dem Land jagen und so weiter. Händlern das freie Geleit, Wegerecht entziehen, ihnen das Geldgeschäft verbieten und so weiter. Die Nazis haben den Luther sehr gern und sehr häufig und in keinster Weise sinnentstellend immer wieder zitiert. Ja, wenn wir beim Luther sind, da ist ja nun nächstes Jahr ist ja 500 Jahre Reformationsjubiläum. Frau Käßmann arbeitet ja schon seit Jahren mit dem großen hauptamtlichen Stab an der Vorbereitung. Aber nicht nur die Kirche, auch der Staat arbeitet daran. Man kann sich also darauf gefasst machen, dass im Jahr 2017 Luther rauf, Luther runter, Reformation rauf und runter gehen wird. Das treibt zum Teil wirkliche Blüten. Also es gibt selbst 500 Jahre danach noch einen richtigen Personenkult um diesen Luther. Wer sich's antun will, das gehe mal auf die Seite luther2017.de. Geschichten für kleine Kinder und so weiter, bis dahin, dass es jetzt eine Playmobil-Figur gibt, damit auch einer der größten Judenhasser der deutschen Geschichte auch noch in jedes Kinderzimmer reinkommt. Und wenn wir bei Kinderzimmern sind, das habe ich hier von einer Seite, die heißt tatsächlich www.jesusfuerminis.de. Das ist ernst gemeint. Und da kriegen nun Erzieherinnen Tipps, welche Spiele sie mit den ganz Kleinen machen sollen. Mäh, so viele Schafe. Zweijährige im Kindergarten, 10 Kinder. Also die Erzieherin singt erstmal das Begrüßungslied und dann werden alle Kinder mit Namen begrüßt. Und vor der letzten Strophe sagt dann die Erzieherin, ja, es ist aber noch jemand bei uns hier, den wir nicht sehen können, und das ist der Jesus. Und dann wird also der Jesus begrüßt. Und dann erzählt sie die Geschichte von einem Schäfchen, das vom Felsen in die Dornen fällt. Und da liegt es nun und hat sich verletzt, das arme Schäfchen, ja, ist so weit weg vom Hirten, vom Pastor, ganz allein, armes Schäfchen. Und der Hirte geht jetzt auf die Suche und er ruft es mit seinem Namen. Schäfchen, wo bist du? Und alle Kinder rufen mit, Schäfchen, wo bist du? Und endlich findet der Hirte das Schäfchen. Ja, da ist es ja wieder. Und am Abschluss, ein Kind spielt also das verlorene Schäfchen, wird von der Erzieherin hinter ihrem Rücken versteckt. Alle Kinder werden jetzt zu Schäfchen und bewegen sich im Schulkreis. Die Erzieherin spricht den Reim, mäh so viele Schafe, mäh so viele Schafe. Während der Schlusszeile holt die Erzieherin das Kind wieder hervor. Mäh so viele Schafe, mehrfach wiederholen, mehrfach wiederholen. Je kleiner sie sind, umso mehr wiederholen, dass wir alle Schafe sind, die des guten Hirten bedürfen. Und das ist ein Rezept, das nicht nur in der Religion im engeren Sinne funktioniert. Ob die Jugend dem Führer dient oder ob sie sich bedankt bei Onkel Stalin, das ist... Mäh, wir vielen kleinen Schafe, wir brauchen den Hirten. Ja, das ist eine Herrschaftstechnik, die aber nur funktionieren kann, weil dieses Bedürfnis in Massen von Leuten da ist. Ohne Fans gibt es keine Führer. Die Führer oder in jüngerer Zeit wahlweise auch Führerinnen sind gar nicht das Hauptproblem. Das größte Problem sind die Millionen Fans, die Führer brauchen und sich danach sehnen. Weil es gäbe die Führer nicht ohne die Sehnsucht in den Millionen nach den Führerinnen. Ohne Fans gibt es keine Führer. Die Gläubigen, die Fans, sind verführbar. Gläubige sind grundsätzlich verführbar, weil sie sich nach den erleuchteten Führern sehnen. Und solange sie gläubig bleiben, können sie immer wieder enttäuscht werden von einem konkreten Führer, von einer konkreten Führerin. Aber solange sie gläubig bleiben, werden sie sich auf die Suche nach dem nächsten Führer machen. Aber das Prinzip, ich bin ein Schäfchen und brauche einen Führer, werden sie, solange sie gläubig sind, nicht durchbrechen. Und deswegen geht es um Kritik. Und dann kämen wir auch zum letzten Teil mit dem Anspruch, eine Welt ohne höhere Mächte ist möglich. Wir leben in einer Zeit, in der die höheren Mächte, insbesondere die höhere Macht der Marktwirtschaft, zunehmend ins Wanken gerät. Und das spüren immer mehr Menschen. In solchen Zeiten herrscht Weltuntergangsstimmung. Das ist auch nichts Neues. Der Niedergang der alten Ordnung wird als Untergang der Welt schlechthin verstanden, denn man kann sich das Neue einfach nicht vorstellen. In einer solchen Phase leben wir zunehmend. Und deswegen greifen auch wirklich Vorstellungen um sich, wie irgendwie geht's bergab und irgendwie ist das Ende der Welt nahe, in der einen oder anderen Form. Das war in der Reformationszeit eine ganz ähnliche Situation auf der Ebene. Die Anführungszeichen Entdeckung Amerikas durch die Europäer, der Aufschwung des Handels, insbesondere mit dem Gold, die Entstehung moderner Nationalstaaten, die Entstehung der Schrift und so weiter. Riesige Umbrüche. Das, was jahrhundertelang im Mittelalter scheinbar so stabil war, hat nicht mehr funktioniert. Die ganzen höheren Mächte seitdem geraten ins Wanken. Was wird aus dieser Welt? Es wurde verarbeitet von Millionen Menschen als Endkampf zwischen dem Guten und dem Bösen. Der Luther persönlich, und er ist nur ein Beispiel, ja, war davon überzeugt, dass er im Schatten des Chaos der letzten Tage lebt. Und so gab es mehrere Perioden in der Menschheitsgeschichte und wir haben wieder so eine. Heute kann man sich tatsächlich eher den Weltuntergang vorstellen als den Untergang des Kapitals, weil das Kapital als so vollkommen unhintergehbar imaginiert und wahrgenommen wird. Religiosität ist vielfältig, zählebig und wandlungsfähig. Religiosität ist nicht nur Kirche und Religion im engeren Sinn. Religiosität kann in den unterschiedlichsten Gewändern auftreten. Sie kann gottesfürstlich auftreten, esoterisch, spirituell, was auch immer das sein soll, konnte mir noch niemand erklären. Sie kann auch atheistisch auftreten, atheistisch. Also der dieser Marxismus-Leninismus, ganz starke Züge von Religiosität, das ist nur in Klammer, das wäre ein Thema für sich. Also Religiosität kann auch im atheistischen Gewand auftreten. Sie kann kapitalismusgläubig sein, sie kann antikapitalistisch sein, sie kann unterwürfig daherkommen, sie kann rebellisch daherkommen. Religiosität hat ganz viele Gewänder. Wer an Emanzipation festhält, dem muss es darum gehen, Religiosität zu überwinden. Es ist immer noch sehr hilfreich, Sigmund Freud, Religion als Illusion. Gewiss wird der Mensch danach, er spricht jetzt von dem Menschen, der sich befreit hat von Religion, der Mensch danach wird sich in einer schwierigen Situation befinden. Er wird sich seine ganze Hilflosigkeit, seine Geringfügigkeit im Getriebe der Welt eingestehen müssen. Nicht mehr der Mittelpunkt der Schöpfung, nicht mehr das Objekt zärtlicher Fürsorge einer gütigen Vorsehung. Er wird in derselben Lage sein wie das Kind, welches das Vaterhaus verlassen hat, heute wird man Elternhaus sagen, indem es ihm so warm und behaglich war. Aber nicht wahr, der Infantilismus ist dazu bestimmt, überwunden zu werden. Der Mensch kann nicht ewig Kind bleiben. Die Befreiung aus religiösen Vorstellungen führt nicht dazu, dass es einem nun danach unbedingt besser ginge. Man spürt auf einmal, dass man irgendwie erwachsen ist und es niemanden mehr gibt, der einen an die Hand nimmt. Das ist auch schwierig. Ja, der Herr ist mein Hirte. Es ist halt irgendwann aus mit Schäfchen sein. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik, sagt Marx. Und das trifft ja nun also für seinen eigenen Werdegang zu. Er fängt wirklich in jungen Jahren mit der Religionskritik an und wendet sich dann später der Kritik der politischen Ökonomie zu. Dieser Satz trifft aber auch die Entwicklung der kapitalistischen Moderne in den letzten 500 Jahren. Mit der Kritik an der Religion entwickelte sich die Aufklärung letztendlich. Die Kritik der Religion ist die Voraussetzung aller Kritik. Also ich warne davor, jetzt den Marx zum Säulenheiligen zu machen. Also da wurde ja auch viel Unfug betrieben. Ja. Und auch von Marx ist auch manches höchst problematisch. Die Diktatur des Proletariats war mit Sicherheit nicht das gelbe Ei, ja, aber das nur in Klammer angefügt. Aber ich glaube, es ist bei Marx einiges sehr Vernünftiges auch drin, gerade auf dem Punkt Religionskritik. Das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Das sind geniale Sätze, die auch deutlich machen, dass es hier um eine wirklich fundierte Religionskritik geht. Nicht darum zu sagen, ach, Religion ist doch alles Blödsinn. Oder Religion ist ein Herrschaftsinstrument, mit dem die Schäfchen halt geführt werden. Oder die der Religion hinterherlaufen, sind doch alle irgendwie blöd oder so weiter. Auf der Ebene spielt sich die marxische Religionskritik überhaupt nicht ab. Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Da ist etwas in den Menschen drin, was sie zu Recht seufzen lässt. Und deswegen hat Religion auch etwas an sich, das es zu verteidigen gilt. Das will ich am Schluss aber in aller Deutlichkeit sagen. Nämlich Religion hat wenigstens noch eine Vorstellung davon, dass es etwas Besseres geben könne als die Welt so, wie sie ist. Es gibt eine Art von Religionskritik, so Stichwort Richard Dawkins und andere, die Religion genau das vorwerfen, die also rein positivistisch sich sagen, jetzt erkennt doch endlich mal an, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und jede Vorstellung, es könnte anders sein, dafür kritisiert sie. Und das ist falsch. Das ist ja an Religion sozusagen verteidigenswert, wenngleich sie auch im selben Atemzug wiederum zu kritisieren ist dafür, dass sie die Vorstellung von etwas Besserem dann in die windigen Sphären des Himmels verlegt und aus der menschlichen Gesellschaft raus. Dafür ist sie wieder zu kritisieren. Aber die Vorstellung, dass es etwas Besseres geben könne, da spricht ja etwas auch. Warum gibt es denn massenweise Religionen in der ganzen Menschheitsgeschichte? Es muss doch menschlichen Bedürfnissen entsprechen. Kann doch nicht irgendwelche Erfindung von irgendwelchen Idioten sein. Das wäre viel zu einfach erklären. Da ist ein Bedürfnis in den Menschen drin, nach einer besseren Welt letztendlich. Ohne eine reflektierte Kapitalismuskritik wird es kein Besseres geben als die Welt, die sie ist. Deswegen gehört zur Überwindung von Religiosität eine reflektierte Kapitalismuskritik. Und da gibt es auch zwischen den höheren Mächten einen grundsätzlichen Unterschied. Von vielen höheren Mächten kann man sich durch kritisches Reflektieren emanzipieren. Also ich muss nicht, nur weil ich christlich aufgewachsen bin, Religionsanhänger mein Leben lang bleiben oder Esoterik. Ich kann mich auch von Verschwörungsfantasien befreien durch kritisches Reflektieren. Das ist klar. Aber die höhere Macht der Marktwirtschaft ist ein bisschen was anderes. Die höhere Macht der Marktwirtschaft bleibt nämlich auch dann ein real wirksamer Faktor, wenn ich sie durchschaut habe. Also auch wenn ich mit einer reflektierten Kapitalismuskritik irgendwie draufgekommen bin, wie das Ganze funktioniert, beherrscht sie mich trotzdem. Das ist der Unterschied zwischen Ideologie und Fetisch. Ideologie ist das eine, aber fetischistische Verhältnisse sind Verhältnisse, die von Menschen geschaffen wurden und die uns beherrschen. Also das ist dann der berühmte Waren- und Kapitalfetisch. Ich wollte das nur anreißen. Die höhere Macht der Marktwirtschaft ist nicht eine Macht, die man allein nur durch Resonieren und Reflexion überwinden kann, sondern das bedarf gesellschaftlicher, tiefgreifender Veränderungen. Dazu muss man aber erstmal verstehen, was das eigentlich ist, der Kapitalismus. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusion bedarf, sagt Marx und sagt damit genau, es muss reale gesellschaftliche, soziale Veränderungen geben, um Religiosität überwinden zu können. Und es ist eben ganz entscheidend, dass wir, anders als die Glas-Wasser-Theorie meint, keine Güter, sondern Waren produzieren. Wir leben in einer warenproduzierenden Gesellschaft, das ist was sehr viel anderes. Das ist noch ein viel treffenderer Begriff als Kapitalismus. Wir sind gezwungen, unser ganzes Leben lang Waren zu verkaufen und zu kaufen. Wir werden selbst zu Waren auf dem Arbeitsmarkt. Wir müssen uns anbieten. Ob wir unsere Waren verkaufen können, das entscheidet der Markt. Und der Markt, das ist eine sehr abstrakte Kategorie. Der Markt ist der eigentlich Herrschende in unserem Leben, im Kapitalismus. Und diese Invisible Hand, Adam Smith, diese unsichtbare Hand des Marktes, die beherrscht uns. Am Fetisch Wachstum wird es ganz deutlich, diese abstrakte Herrschaft. Wenn diese Wirtschaft nicht wächst, dann jammern alle. Und zwar wirklich alle. Und zwar aus gutem Grund. Die Unternehmer jammern, weil die Gewinne wackeln. Die IG Metall jammert, weil die Arbeitsplätze gefährdet sind. Und die Politik, egal welche Partei, jammert, weil die Steuern gefährdet sind. Und die jammern alle nicht, weil sie blöd wären, sondern weil sie ihre Interessen genau erkennen. Wächst Kapital nicht, dann herrscht gesellschaftliche Krise, und zwar wirklich ganze gesellschaftliche Krise. Kapitalismus ist eine abstrakte, weltgeschichtlich neue Herrschaftsform. Er beruht nicht auf Betrug, sondern auf der inneren Logik dieser Warenproduktion. Ich konnte das nur anreißen und Appetit drauf machen, man müsste sich viel mehr damit natürlich befassen. Dieser Satz von Karl Marx wird oft zitiert, und ich finde, er wird auch mit vielem Recht zitiert, weil ich habe bis heute noch nichts gefunden, was genialer das Programm der Befreiung auf den Punkt bringen würde, in wenigen Worten. Marx spricht vom kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das ist das Programm der Befreiung. Wird oft zitiert, aber oft wird der Satz nur zur Hälfte zitiert, weil der Satz ist länger. Nun geht es nicht darum zu sagen, ich weiß aber besser, was der Marx geschrieben hat, sondern es geht darum, dass der Satz erst in seiner Gesamtheit in sich logisch kohärent und überzeugend wird. Ja, denn der Satz beginnt, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen und so weiter und so weiter. Nur Menschen, die für sich erkennen, davon ausgehen, dass sie ihr Schicksal selbst gestalten können, dass es keine höheren Mächte gibt, von denen sie unterwerfen sind und denen sie sich unterwerfen müssen. Nur Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, sind in der Lage, menschliche Verhältnisse herzustellen. Höhere Mächte sind immer menschengemacht. Das ist ganz entscheidend zu erkennen. Jede höhere Macht ist menschengemacht. Und deswegen ist sie im Prinzip auch zu überwinden. Darum geht es im Grunde, dass kein Mensch unterworfen wird und dass kein Mensch sich selber unterwirft. Das ist das Programm der Befreiung. Und deswegen lautet das Programm der Emanzipation Skepsis, Kritik und Vernunft kontra Glauben, Unterwerfung und Finsternis. Das ist das aktuelle Programm der Emanzipation. So, jetzt danke ich sehr für die Aufmerksamkeit und dass ihr mir so lange zugehört habt. Vielen Dank.